Geschichtshörbücher von Polarfilm. Hören und verstehen. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich bin ein Berliner. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Hören und verstehen. Geschichtshörbücher von Polarfilm. Zeitzeugen im Dialog. Wolfram Bentsch. Tod in Genf. Der Doppelmord an Uwe Barschel. Die Geschichte hat alle Zutaten, die ein Agenten-Thriller à la Hollywood braucht. Auf der einen Seite der Bösewicht, ein skrupelloser, mit allen Wassern gewaschener Politiker, der um jeden Preis an der Macht bleiben will. Um einen Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen, kauft er sich einen Handlanger, der eine üble Diffamierungskampagne gegen das Opfer lostreten soll. Auf der anderen Seite der Gute, eine moralische Lichtgestalt ohne Fehl und Tadel, die sich plötzlich übelsten Verdächtigungen ausgesetzt sieht. Die Lösung erfüllt alle Klischees. Am Ende siegt das Gute. Der gedungene Handlanger wechselt reumütig die Fronten und dem Drahtzieher selbst bleibt, moralisch und politisch am Ende, nur noch ein Ausweg, der Selbstmord. So oder so ähnlich klingt die öffentlichkeitstaugliche Fassung der sogenannten Barschel-Affäre aus dem Jahre 1987. Eine Affäre, die als Watercant-Gate in die Geschichte der Bundesrepublik eingegangen ist. Ein Drei-Personen-Stück, bestehend aus dem damaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Uwe Barschel, seinem sozialdemokratischen Gegenspieler Björn Engholm und Barschels Medienreferent Rainer Pfeiffer, der angeblich in dessen Auftrag eine Verleumdungskampagne gegen Engholm initiiert hat. Wer war Uwe Barschel? 1944 geboren, begann er 1964 ein Studium der Rechtswissenschaft, Volkswirtschaftslehre, Politologie und Pädagogik in Kiel. 1970 und 1971 promovierte der inzwischen auch als Rechtsanwalt zugelassene Barschel zum Dr. Jur und Dr. Phil. Seit 1962 Mitglied der CDU wurde Barschel im Jahre 1971 in den Landtag von Schleswig-Holstein gewählt. Es folgte eine steile politische Karriere. Einige Jahre später wird er Finanz, kurze Zeit darauf Innenminister. Als sein politischer Ziehvater Gerhard Stoltenberg im Oktober 1982 als Bundesfinanzminister in die Regierung Kohl berufen wurde, beerbte Barschel ihn als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. 5 Jahre später, am 11. Oktober 1987, wird Barschel tot in der Badewanne eines Hotelzimmers in Genf aufgefunden. Medien, Politik und Justiz sind sich schnell einig, es war Selbstmord. Ihrer Meinung nach befand sich Barschel in einer selbstverschuldeten, verzweifelten Lage, die keinen anderen Ausweg zuließ. Offene Fragen und Ungereimtheiten wurden vom Tisch gewischt. Der Fall galt als abgeschlossen. Ein unverständliches Vorgehen, denn eigentlich hätten die Ungereimtheiten jeden Journalisten hellhörig machen müssen. Die Hinweise auf einen Mordanschlag auf Barschel waren mit Händen zu greifen. Dem Tod des Ministerpräsidenten war ein Flugzeugabsturz mit einer kleinen Privatmaschine vorausgegangen, den Barschel wie durch ein Wunder als einziger überlebte. Ein erster missglückter Anschlag? Als Barschel unter größter Geheimhaltung aufgrund eines anonymen Anrufs in die Schweiz flog, erwartete ihn am Genfer Flughafen bereits die Presse. Wer hatte die Reporter informiert und dorthin bestellt? Ein Journalist des Stern hielt sich vor der Polizei und ohne diese zu informieren, längere Zeit im Hotelzimmer des toten Barschel auf. Gegen 12.45 Uhr schoss er das berühmte Foto der Leiche in der Badewanne, das wenig später um die Welt ging. Die Polizei verständigte er aber erst gegen 14 Uhr. Wer wusste zu diesem Zeitpunkt vom Tode Barschels? Wer gab dem Reporter den Tipp? Wer hatte Interesse, dass erst die Presse und dann die Polizei den Tatort betraten? Die mit der Ermittlung in der Schweiz beauftragte junge Staatsanwältin war von Anfang an überfordert. Wer entschied, dass ein derart brisanter Fall einer unerfahrenen Anfängerin übertragen wurde? Hatte jemand den Wunsch, die Ermittlungen möglichst schnell und ohne greifbares Ergebnis abzuschließen? Welche Rolle spielte der Ex-Springer-Journalist Rainer Pfeiffer? Barschels Mann fürs Grobe, der den Spiegel mitten im Wahlkampf über die angeblich von Barschel in Auftrag gegebene Kampagne gegen Björn Engholm informierte. Seine Enthüllungen platzten wie eine Bombe in den laufenden Wahlkampf und waren die beste Hilfe, die Engholm sich wünschen konnte. Die Frage nach dem cui bono, wem nützt es, hätte schnell gezeigt, dass nicht Barschel, sondern sein politischer Kontrahent Engholm Nutznießer der ganzen Affäre war. Barschel verlor die Wahl, Engholm siegte. Für welche Seite hat Pfeiffer wirklich gearbeitet? Nicht nur Pfeiffers Timing ist verdächtig, auch der Inhalt seiner Diffamierungskampagne gegen Engholm wirft Fragen auf. Neben angeblicher Steuerhinterziehung gab es den Vorwurf eines ausschweifenden Sexuallebens Engholms, bei dem auch von Homosexualität die Rede war. Glaubte Barschel wirklich, dass ein derartiger Vorwurf 20 Jahre nach der 68er-Revolte zur politischen Erpressung taugte? Auch der Ort des Todes lässt Fragen offen. Das Genfer Hotel Beau Rivage galt als klassischer Geheimdiensttreff. Mit welchem Argument wurde Barschel ausgerechnet in dieses Hotel gelockt? Und vor allem, wer hat Barschel dorthin bestellt? Die Liste der unbeantworteten Fragen ließe sich beliebig fortsetzen. Fragen, die 20 Jahre lang unbeantwortet blieben und von der veröffentlichten Meinung überdeckt wurden. Ein Zustand, der jüngst in seinen Grundfesten erschüttert wurde. In seinem im Münchner Herbig Verlag erschienenen Buch »Der Doppelmord an Uwe Barschel« greift der Journalist Wolfram Bentsch die unbeantworteten Fragen auf und stellt das bislang gültige Interpretationsmuster auf den Kopf. Wolfram Bentsch, Spiegelredakteur, ehemaliger Chefredakteur der Wirtschaftswoche und Impulse sowie stellvertretender Chefredakteur der Welt, hat mit einer für seine Herkunft aus Pommern typischen Stur und Beharrlichkeit über Jahre eine Fülle von Fakten zusammengetragen und daraus einen BRD-Politthriller verfasst, der einen schockierenden Blick in die Abgründe des politischen Systems der Bundesrepublik ermöglicht. Das Thema ist der Titel meines Buches und der heißt »Der Doppelmord an Uwe Barschel – Die Fakten und Hintergründe«. Der Titel verrät, es handelt sich um einen Kriminalfall, der nicht in Romanform abgehandelt wird, sondern als Tatsachenbericht. Noch zu Lebzeiten des Opfers wurde der Fall in den Medien als die größte politische Affäre in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eingestuft. Zunächst aber eindeutig aus einem Missverständnis heraus. Denn die Öffentlichkeit wurde glauben gemacht, dass der Ministerpräsident des nördlichsten deutschen Bundeslandes, Schleswig-Holstein, im Landtagswahlkampf seinen Herausforderer von der Opposition mit einer übermäßig schmutzigen Untergrundkampagne aus dem Rennen hatte werfen wollen, um an der Macht zu bleiben. Dazu, so die vom Spiegel angeführte herrschende Medienstreitmacht, hätte sich der Politiker eines ziemlich heruntergekommenen Journalisten namens Rainer Pfeiffer bedient. Pfeiffer hatte sich angeblich in tätiger Reue ganz kurz vor der Wahl dem Spiegel offenbart. Und der ließ dann die Bombe platzen. Der schwer beschuldigte Ministerpräsident verlor die Wahl und er verlor auch gleich jegliches Ansehen. Es half ihm auch nichts, als er in einer aufsehenerregenden Pressekonferenz, Zitat, den Menschen in Schleswig-Holstein und in ganz Deutschland mit seinem Ehrenwort versicherte, von den Umtrieben seines zeitweilig nur angestellten Pfeiffer gar nichts gewusst zu haben. Die von Barschel am 18. September 1987 einberufene Ehrenwort-Pressekonferenz ging in die Geschichte ein. Bei diesem Pressetermin dementierte Barschel die von Pfeiffer erhobenen Vorwürfe mit folgenden Worten. Über diese Ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Kaum einer wollte ihm das abnehmen. Dass der Ministerpräsident Uwe Barschel in den Kabalen vor 20 Jahren der Übeltäter war und sein Gegenspieler Björn Engholm sein unschuldiges Opfer, das haben die Verlage und Funkhäuser ins öffentliche Bewusstsein geradezu eingehämmert. Und diese Rollenverteilung wird sowohl von den Politikern als auch von den Meinungsführern bis heute hartnäckig verteidigt. Gegen alle Fakten und ich bin sicher auch gegen besseres Wissen. Damit nähern wir uns einer Erklärung der Merkwürdigkeit in der Titelformulierung. Wie kann an einem Menschen ein Doppelmord verübt werden? Bei Barschel geschah das, denn noch vor dem physischen Mord in der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober 1987 in Genf hatte ein systematischer Rufmord eingesetzt, der bis in die Gegenwart weitergeführt wird. Nach seinem Rücktritt als Ministerpräsident, den er übrigens freiwillig erklärte und entgegen den Beschwörungen der Parteifreunde in Bund und Land, also nach diesem Rücktritt, wusste Barschel, was er von den Parteifreunden zu halten hatte. Es gab sie nämlich von heute auf morgen nicht mehr. Dabei war der junge Politiker soeben noch ein großer Hoffnungsträger seiner christlichen Partei gewesen. Er galt sogar als der Kandidat schlechthin für eine spätere Nachfolge des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl. Möglicherweise liegt hier ein Schlüssel zur Klärung der späteren Ereignisse. Helmut Kohl, nach langem politischen Kampf endlich zum Bundeskanzler gewählt, duldete keine Spekulationen über einen möglichen Nachfolger. Und auch Barschels vermeintlicher Förderer Gerhard Stoltenberg, zu dieser Zeit Minister in der Regierung Kohl, stellt sich bei genauerer Betrachtung in einem anderen Licht dar, als man es die Öffentlichkeit glauben machen will. Entgegen einer vielfach kolportierten Behauptung war Barschels Vorgänger, der als Finanzminister nach Bonn gewechselte Gerhard Stoltenberg, keineswegs sein großer Förderer gewesen. Im Gegenteil sah sich der neue Ministerpräsident von seinem Vorgänger belogen und hintergangen. Illegale Waffengeschäfte hatte der bieder wirkende Stoltenberg hinter dem Rücken des Amtsnachfolgers betrieben. Und nach dessen Rücktritt hatten er und manche anderen Politiker in Bonn und Kiel von dem um die Wiederherstellung seiner Ehre zum Kampf entschlossenen Barschel peinliche Enthüllungen zu erwarten. Barschel wollte vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aussagen. Und der sollte Licht in das Dunkel dieser Wahlkampfintrigen bringen. Das konnte nun wieder gefährlich werden, auch für diverse Geheimdienste, amerikanische, israelische und ihre deutschen Helfershelfer. Worum ging es bei diesen illegalen Waffenlieferungen? Erinnern wir uns. Im Februar 1986 wurde der damalige schwedische Ministerpräsident Olaf Palme auf offener Straße erschossen, weil er Waffenlieferungen aus Schweden in Krisengebiete verhindern wollte. Wurde Uwe Barschl aus dem gleichen Grund ermordet? Die Antwort ist, er wusste von Waffengeschäften zwischen Israel und dem Iran, die über Schleswig-Holstein abgewickelt worden waren. Das Pikante an der Sache war, Barschls Wissen um diese Vorgänge entstammten ausschließlich eigenen Recherchen und den Informationen seiner engsten Mitarbeiter, die für die Waffenlieferung verantwortlichen Politiker, allen voran Gerhard Stoltenberg, hatten Barschl davon nicht in Kenntnis gesetzt. So die Rechercheergebnisse von Wolfram Bentsch. Im schleswig-holsteinischen Parlament gab es deswegen einen heftigen Eklat, als Barschl das hinter seinem Rücken durchgeführte Waffengeschäft mit Südafrika anprangerte. Drahtzieher bei heimlichen Waffengeschäften sollen neben dem Bundesnachrichtendienst der israelische Geheimdienst Mossad und die amerikanische CIA gewesen sein. Das Spiel ging so. Zwischen Irak und dem Iran tobte seit Jahren ein blutiger Krieg. Da Saddam Hussein damals noch zum Reich der Guten zählte, durfte er seinen Feldzug gegen den Iran mit Wissen und Unterstützung der USA führen. Da der Irak aufgrund seiner Ölförderung über erhebliche Einkünfte verfügte, konnte er sich umfangreiche Waffenankäufe leisten. Um das Geschäft möglichst lange lukrativ zu gestalten, belieferte man parallel, natürlich im Geheimen, auch den Kontrahenten Iran mit Waffen. Diese Aufgabe übernahm Israel, das zur Verschleierung der Aktion Deutschland als Handlungsbeauftragten brauchte. Je länger und verlustreicher sich der Krieg hinzog, umso besser, zumindest für die USA und Israel. Denn nicht nur das Waffengeschäft lief glänzend, die blutigen Kämpfe schwächten zugleich auch zwei islamische Staaten, die aus israelischer Sicht als mögliche Bedrohung der eigenen Vormachtstellung im Nahen Osten eingestuft wurden. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, um sich vorzustellen, dass Barschl mit seiner Ankündigung, die Hintergründe der Aktion öffentlich zu enthüllen, in ein weltpolitisches Wespennest stach. Sollte er deswegen beseitigt werden? Möglicherweise würde sich auch herausstellen, dass ein Flugzeugabsturz im Frühjahr 1987 gar kein Unfall war, sondern ein Attentat. Die beiden Piloten und der Leibwächter Barschls waren umgekommen, nur er selbst hatte wie durch ein Wunder schwer verletzt überlebt. 31. Mai 1987. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Uwe Barschl fliegt nach einem Treffen mit Bundeskanzler Kohl in einer Cessna zurück in Richtung Norden. Gegen 23 Uhr beginnt der Landeanflug auf den kleinen Flugplatz Lübeck-Blankensee. 700 Meter vor der Landebahn streift die Maschine einen Mast und stürzt ab. Beide Piloten sterben noch vor Ort, ein Leibwächter wenige Tage später. Barschl selbst hatte sich durch eine Öffnung im Rumpf ins Freie retten können. Wolfram Bentsch glaubt nicht an einen Unfall. Er sieht es durch viele Indizien als sehr wahrscheinlich an, dass es sich bei diesem Absturz um ein gezieltes Attentat handelte. Eine Sicht, die durch die weiteren Ereignisse gestützt wird. Nach dem Rücktritt, der am 18. September erfolgte, flog Barschl mit seiner Frau in den Urlaub nach Gran Canaria, um etwas Abstand zu gewinnen und auch um Klarheit für sich zu schaffen über ein Buch, das zu schreiben er entschlossen war. Eine Abrechnung mit seinen politischen Feinden hätte das wohl werden sollen. Die Urlauber waren kaum angekommen, als sich die Nachrichten überschlugen. Sogenannte Parteifreunde hatten Barschl schwer belastet. Man drohte mit Parteiausschluss und Entzug des Abgeordnetenmandates. Und sein Anwalt riet zu rascher Rückkehr. Da erreichte ihn ein geheimnisvoller Anruf, besser wohl ein geheimdienstlicher, der ihm einen Zwischenstopp in Genf nahelegte. Dort sollte er wichtige Informationen gegen Pfeiffer in die Hand bekommen, versprach in rheinisch gefärbtem Deutsch ein Unbekannter, mit dem Falschnamen Robert Roloff. Am 10. Oktober 1987 flog Barschel nach Genf, wo er auf dem Flughafen Journalisten abwimmelte, die auf geheimnisvolle, auch wiederum geheimdienstliche Weise von seiner Ankunft informiert worden waren. Es entstand das letzte Foto des lebenden Uwe Barschel. Und dann traf er sich mit dem Anrufer Roloff und füllte wenig später den Anmeldezettel aus, in dem ihm bislang gänzlich unbekannten Hotel Beau Rivage, einer von diversen Geheimdiensten bevorzugten Luxusherberge am Genfer See. In den Morgenstunden des 11. Oktober 1987 ist der Politiker Dr. Dr. Uwe Barschel im Hotelzimmer 317 gestorben. Das Bild des Toten in der Badewanne ging um die Welt, nachdem es in der Folgewoche im Stern veröffentlicht war. Reporter der Zeitschrift hatten angeblich als Erste den Toten gefunden. Angeblich. Tatsächlich gab es eine Zeugin, ein Zimmermädchen, das den Leichnam weniger Foto- und zeitschriftengerecht, nämlich mit dem Gesicht unter Wasser, schon Stunden zuvor gesehen hatte. Glaubt man dem Zimmermädchen, so wurde die Leiche Barschels vor dem Foto in der Badewanne so drapiert, dass sie bildwirksam abgelichtet werden konnte. Wer ist für diese eigenmächtige Veränderung des Tatorts verantwortlich? Und warum haben die Sternjournalisten nicht sofort die Polizei von ihrem Fund in Kenntnis gesetzt? Und schon vor den Sternbildern war von verschiedenen Behörden die Mitteilung gestreut worden, der Tod sei allem Anschein nach durch Selbstmord eingetreten. Dieser Einschätzung widersprachen entschieden die Ehefrau und der Bruder des Toten, die am Tage danach vor der Weltpresse erklärten, dass sie von Mord überzeugt waren. Und für den Widerspruch wusste die angesehene Basler Zeitung eine Erklärung, als sie schrieb, Zitat, nach sehr zuverlässigen Informationen, welche die BATZ bekam, haben die politischen und die Justizbehörden von gewichtiger deutscher Seite und über mehrere Kanäle den Wunsch übermittelt bekommen, dass es in aller Interesse wäre, wenn man diesen Fall als Selbstmord einstufen könnte. Zur Bewertung dieser Meldung in der Basler Zeitung wird schnell klar, dass die Basler Zeitung sich dem Wunsch eben nicht anschließen wollte, sondern im Gegenteil hiermit eigentlich indirekt einen Protest gegen eine solche Manipulation veröffentlichte. Aber die Anweisung zur Vertuschung des Mordes an dem 43-jährigen Deutschen wurde von den Schweizer Ermittlern nach Kräften befolgt. Die Tatortarbeit war nicht auf Sichten, sondern auf Verwischen von Spuren gerichtet. Aber die Anweisung zur Vertuschung des Mordes an dem 43-jährigen Deutschen wurde von den Schweizer Ermittlern nach Kräften befolgt. Die Tatortarbeit war nicht auf Sichten, sondern auf Verwischen von Spuren gerichtet. Akten wurden frisiert und Zeugen eingeschüchtert. Ein Weckbuch mit dem Vermerk, dass der Gast auf Zimmer 317 am Sonntag früh um 7 Uhr geweckt werden wollte, ließen die Ermittler einfach verschwinden. Die Gerichtsmediziner stellten angeblich keine Spuren von Gewaltanwendung fest bei dem obduzierten Leichnam. Tatsächlich aber gab es viele solcher Spuren. Allein im Gesicht waren sie unübersehbar, wie ein erstmals in meinem Buch in Farbe veröffentlichtes Foto aufweist. Schwellungen, Wulste, auch Risse in der Haut finden sich in einer Vielzahl. Eine Genfer Zeitung, die Tribune de Genève, hat dieses Bild nicht veröffentlicht, aus grundsätzlichen ethischen Bedenken, wie sie schrieb, aber dieses Bild in allen Einzelheiten beschrieben. Eine solche Beschreibung fand sich in deutschen Publikationen indessen nie. Der bekannte TV-Journalist Gerhard Wisniewski der mit seinem im WDR ausgestrahlten Enthüllungsfilm über die Drahtzieher bei den Anschlägen vom 11. September Furore machte, kennt das Foto und pflichtet Bench bei. Ich habe mir dieses Bild angeschaut. Und dabei fielen mir die Bilder des toten Ex-Ministerpräsidenten Barschel in der Badewanne wieder ein, die damals, 1987, im Stern veröffentlicht worden waren. Ich kramte in meinen Archiven und fand ein Heft, in dem sich der Stern seiner besten Ausgaben rühmte. 50 Jahre, das Beste vom Stern. Darunter zählten die Blattmacher und Verbreiter der gefälschten Hitler-Tagebücher, auch die Bilder des angeblich durch Suizid gestorbenen Barschel, gefunden in einer Badewanne des Hotels Beau Rivage in Genf von ihren wackeren Reportern. Aber waren diese Reporter etwa noch wackerer als bisher angenommen? Möglicherweise haben wir ihr Engagement vor Ort unterschätzt. Ja, möglicherweise ist es mit dem Begriff Fotografieren nur unzureichend beschrieben worden. Denn auch ihre Bilder zeigen das Gesicht des Uwe Barschel, aber ohne Verletzungen. Wie ist das möglich? Ich habe das Bild aus dem Stern einmal auf den Scanner gelegt. Zunächst mal fällt auf, das Bild ist in Schwarz-Weiß. Warum? Sollten die Reporter wirklich keinen Farbfilm eingelegt haben? Kaum zu glauben. Natürlich war es 1987 bereits üblich, mit Farbe zu arbeiten. Oder mit beidem. Das Foto von Barschels Ankunft am Vortag am Flughafen ist zum Beispiel in Farbe. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto fallen andererseits Barschels rötliche bis blutige Hautveränderungen im Gesicht weniger auf. Auf einem Farbfilm wären sie kaum verborgen geblieben. Zweitens, das Schwarz-Weiß-Bild ist ein wenig dunkel. Ich habe es aufgehellt und dann gedreht, damit es sich besser mit dem Obduktionsbild vergleichen lässt. Und wissen Sie was? Tatsächlich sind überhaupt keine Verletzungen sichtbar. Die verletzte rechte Gesichtsseite wird sogar fast ganz von Barschels mit einem Handtuch umwickelter Hand verdeckt. Sollte er das freundlicherweise selbst gemacht haben? Das ist fraglich, denn ein Zimmermädchen, das die Leiche schon früher als die Fotografen sah, fand Barschel ganz anders vor, nämlich komplett unter Wasser. Dass ihre Aussage stimmt, erkennt man daran, dass die Haare des Toten auf dem Sternfoto nass sind. Also war er noch vor kurzem unter Wasser. Erst auf den Sternbildern befindet sich sein Kopf über Wasser, mit dem Handtuch vor der rechten Gesichtsseite. Die Haare wirken außerdem zurückgekämmt. Wie hat Barschel das gemacht? Hat er sich posthum selbst aus dem Wasser gehoben? Und hat sich der tote Barschel anschließend noch selbst gekämmt? Barschels Gesichtsausdruck auf dem Sternfoto entspricht einem tiefen Koma oder Rausch. Und das macht ja auch Sinn. Denn unbekannte Killer hatten ihm in gewissen zeitlichen Abständen durch einen oder mehrere Tuben offensichtlich Betäubungsmittel verabreicht. So ähnlich wie bei einer Hinrichtung. Die waagerechten, fast wie mit dem Lineal gezogenen Schrammen quer über Kinn und Stirn von Uwe Barschel, könnten auf eine Fixierung des Kopfes mit einer Art medizinischem Instrument hindeuten. So hätte man ihm auch den Mund öffnen können, indem die Stirn fixiert wird und das Kinn nach unten gedrückt wird. Der Schorf unterhalb des linken Nasenlochs könnte eine Stelle markieren, an der ein Tubus in die Nase eingeführt wurde. All das konnte auch den schweizerischen Ermittlungsbehörden nicht verborgen bleiben. Zur Ehrenrettung der Genfer Justiz hat die Untersuchungsrichterin Nardin wenig beigetragen, der aber zugute zu halten ist, dass sie als blutjunge Berufseinsteigerin mit dem politisch so hochbrisanten Fall hoffnungslos überfordert war. Volle Anerkennung verdient der Generalstaatsanwalt Bernard Bertossa, bei dem der unermüdlich um Aufklärung bemühte Bruder des Toten, Dr. Eike Barschel, endlich einen Verbündeten fand. Bertossa war nicht bereit, die Akten mit der falschen Suiziddiagnose einfach zu schließen. Er gab bei dem Zürcher Gerichtschemiker Hans Brandenberger ein neues chemisch-toxikologisches Gutachten in Auftrag. Und das Ergebnis war eindeutig. Barschel war zuerst bewusstlos gemacht worden, bevor ihm das tödliche Gift verabreicht wurde. Er selber wäre zur Einnahme dieses tödlichen Giftes gar nicht mehr imstande gewesen. Barschel starb an Cyclobarbital, einem Gift, das dem bereits Bewusstlosen in großer Menge verabreicht worden war. Während sich das Cyclobarbital noch im Magen befand, waren drei andere Gifte bereits in der Ausscheidungsphase begriffen. Diese Gifte hatten zuvor die Bewusstlosigkeit bewirkt. Was hat sich damals wirklich in Barschels Hotelzimmer abgespielt? Der ehemalige Mossad-Agent Viktor Ostrowski hat in seinem 1994 erschienenen Buch »Geheimakte Mossad – Die schmutzigen Geschäfte des israelischen Geheimdienstes« die Details im Zusammenhang mit dem Tod Uwe Barschels beschrieben. Ostrowski schildert Einzelheiten exakt so, wie es die medizinischen, toxikologischen und kriminalistischen Recherchen im Nachhinein bestätigt haben. Ostrowskis Fazit schlug ein wie eine Bombe. Seiner Überzeugung nach ist Barschel von einem Killerkommando des Mossad ermordet worden. Ein Mord, der sich beweisen ließe, wenn die entsprechenden Fakten offengelegt würden. Wer hat ein Interesse und so viel Einfluss, dass dies nicht geschieht und die Beweise bis heute zurückgehalten werden? Aus den vorliegenden Indizien lässt sich folgender Tathergang rekonstruieren. Uwe Barschel wurde unter dem Vorwand, man wolle ihm entlastendes Beweismaterial übergeben, in das Hotel Beau Rivage nach Genf gelockt. Dort ist er irgendwann auf seinem Zimmer mit seinen Mördern zusammengetroffen. Diese haben ihn unter Anwendung körperlicher Gewalt pharmazeutisch betäubt und dem Bewusstlosen anschließend das tödliche Gift intubiert. Viktor Ostrowski zitiert in diesem Zusammenhang Einzelheiten, die ihm ein Mossad-Kollege namens Rahn anvertraute. Rahn rief Barschel an und sagte ihm, dass er Informationen besitze, die helfen könnten, seinen Namen reinzuwaschen. Er stellte sich als Robert Olev vor. Er bestand darauf, dass Barschel nach Genf kommen solle. Er, Olev, werde ihn am Flughafen abholen. Barschel verlangte mehr Informationen, bevor er sich festlegte, und Rahn sagte, dass vielleicht einige interessante Iraner anwesend sein würden, die in das Geschäft verwickelt seien. Das machte Barschel glauben, dass die Angelegenheit seriös war. Rahn traf Barschel in dessen Zimmer am Nachmittag des 10. Oktober. Nachdem er eine Flasche Wein für den von ihm mitgebrachten Käse bestellt hatte, machte er Barschel zuerst ein Angebot. Barschel sollte überredet werden, seinen Sturz zu akzeptieren. Rahn versprach ihm, dass man ihn großzügig entschädigen werde. Er versuchte ihm zu suggerieren, dass das, was er angeblich getan habe, im Bereich der Politik keine so große Sache darstelle und dass es besser für ihn sei, die Dinge laufen zu lassen und das Geld zu nehmen. Rahn benutzte den üblichen Satz, den der Mossad so liebte, dass Geld keine Rolle spiele. Barschel war sehr ungehalten. Er bestand darauf, dass Rahn ihm die Beweise liefere, die seinen Namen reinwaschen könnten oder zu verschwinden. Er war nicht daran interessiert, einen Profit aus der Sache zu schlagen, sondern er wollte es allen zeigen, die ihn verleumdet hatten. Da wurde Rahn klar, dass es keine Möglichkeit gab, den Mann umzustimmen. Die Operation musste in ihre zweite Phase treten, was die Beseitigung dieses Mannes bedeutete. Rahn rief die zwei Männer im vierten Stock von Barschels Hotel an und gab ihnen grünes Licht für die Operation. Sie warteten die Zeit ab, bis Barschel von dem Mittel im Wein eingeschlafen war. Sie riefen außerdem noch bei ihm an, um sicherzugehen, dass er nicht wach war. Dann drangen sie in sein Zimmer ein. Barschel lag auf dem Boden rechts neben dem Bett. Er war offenbar ohnmächtig geworden und aus dem Bett gefallen. Das Team zog ein Plastiktuch über das Bett und legte den Bewusstlosen darauf mit den Beinen zum Kopfende, damit die nächsten Schritte einfacher wären. Ein zusammengerolltes Handtuch wurde ihm unter den Nacken gelegt, als ob er eine Mund-zu-Mund-Beatmung bekommen sollte. Fünf Leute befanden sich zu dem Zeitpunkt im Raum. Vier kümmerten sich um das Opfer und einer füllte die Badewanne mit Wasser und Eis. Ein langer, gut geölter Gummischlauch wurde dem schlafenden Mann in den Hals geschoben, langsam und vorsichtig, um ihn nicht zu ersticken. Sobald der Schlauch den Magen erreicht hatte, brachten sie am oberen Schlauchende einen kleinen Trichter an, durch den sie nun verschiedene Pillen einführten, dazu ab und zu etwas Wasser, damit sie auch tatsächlich den Magen erreichten. Danach wurden dem Mann die Hosen heruntergezogen. Zwei Männer hielten seine Beine hoch und ein dritter führte ihm rektal Zäpfchen mit einem starken Sedativ und einem fiebererzeugenden Mittel ein. Die Hosen wurden ihm wieder hochgezogen und die Leute warteten auf die Wirkung der Medikamente. Sie legten ihm ein Thermometer auf die Stirn, um seine Temperatur zu beobachten. Nach einer Stunde hatte er hohes Fieber bekommen. Er wurde dann in das Eisbad gelegt. Der Schock rief starke Körperzuckungen hervor. Der plötzliche Temperaturwechsel im Verein mit der Wirkung der Medikamente erzeugte so etwas, was wie eine Herzattacke aussah. Nach ein paar Minuten stellte das Team fest, dass er wirklich tot war und begann, das Zimmer aufzuräumen, um keine Spuren zu hinterlassen. So sorgfältig das Killerkommando auch arbeitete, alle Bedenken konnten sie nicht ausräumen. Die beiden aufrechten Eidgenossen Brandenberger und Bertossa, ihnen ist es zuzuschreiben, dass die Wahrheit im Mordfall Barschel noch eine Chance behielt. Beide drückten ihr Erstaunen darüber aus, dass sich die deutschen Behörden für das Kapitalverbrechen von Genf überhaupt nicht zu interessieren schienen. Bertossa machte in Interviews klar, dass die Ursache für einen Mord da gesucht werden muss, wo das Opfer gelebt und gewirkt hatte. Die deutsche Passivität drohte nun innenpolitisch zum Problem zu werden, als Kommissar Zufall auch noch Beweise dafür zutage förderte, dass der zwielichtige Journalist Pfeiffer 1987 Wahlkampf nicht etwa für Barschel, sondern für Oppositionsführer Engholm getrieben hatte. In diesem Zusammenhang könnte auch die Rolle des Springer Verlags, der Pfeiffer an Barschel vermittelt hatte, von Interesse sein. Hatte Pfeiffer einen konkreten Auftrag? Und wenn ja, welchen und von wem? Vielleicht hilft bei der Beantwortung dieser Frage irgendwann der berühmte Kommissar Zufall. Er half bereits einmal, als eine zeitweilige Lebensgefährtin Pfeiffers ausplauderte, dass Pfeiffer von Barschels politischem Widersacher, der SPD Engholms, finanziert worden war. Diese Information führte den zweiten Untersuchungsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages zu einer Revidierung der früheren Generalschuldzuweisung an Barschel. Er stellte fest, dass die SPD schon frühzeitig mit Pfeiffer zusammengearbeitet hatte und Barschel nicht der Auftraggeber von Pfeiffer war. Bis dahin hatte die SPD hartnäckig behauptet, vor der Veröffentlichung im Spiegel keinen Kontakt zu Pfeiffer gehabt zu haben. Unter dem Druck der Fakten musste Björn Engholm einräumen, in dieser Frage im Frühjahr 1988 vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gelogen zu haben. In Wahrheit hatte er die Aktivitäten Pfeiffers gekannt und stillschweigend geduldet, um sie später zum richtigen Zeitpunkt und zum eigenen Vorteil öffentlich zu machen. Wenn auch die damals bereits eingetretene Verjährung Engholm vor der Strafverfolgung schützte, moralisch war die einstige Lichtgestalt der Sozialdemokratie demontiert. Engholm, dem zwischenzeitig auch Stasi-Kontakte nachgesagt wurden, musste vom Amt des Ministerpräsidenten zurücktreten und den SPD-Vorsitz niederlegen. Damit nicht genug. Im Zuge weiterer Untersuchungen wurde bekannt, dass der sozialdemokratische Arbeitsminister und enge Freund Engholms, Günther Jansen, Pfeiffer bei nächtlichen Treffen auf der Autobahn zweimal 25.000 Mark hatte übergeben lassen. Die Herkunft des Geldes ist bis heute ungeklärt. Jansen behauptete, das Geld angespart und in seiner Schreibtischschublade aufbewahrt zu haben. Er wollte damit lediglich den inzwischen arbeitslosen Pfeiffer, der ihm persönlich leid getan habe, unterstützen. Zweimal 25.000 Mark Judaslohn. Berühmt geworden ist diese Zahlung als Schubladenzahlung. In einer Schublade des Parteivorsitzenden sollen diese zweimal 25.000 Mark angeblich angespart worden sein, um einem notleidenden Journalisten zu helfen. Der aber war gerade vorher vom Spiegel, vom Springer Verlag und anderen üppig dotiert worden. Es gab dann schließlich einen zweiten parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Kiel, der fast alle gegen Barschel einst erhobenen Vorwürfe zum Einsturz brachte. Er war also nicht der Auftraggeber des subversiven Pfeiffer gewesen. Und welchen Grund sollte es für den Vater von vier kleinen Kindern also gegeben haben, sich umzubringen. Unter Druck gerieten die Vertuscher durch ein in der Bild-Zeitung vorab veröffentlichtes Buch. Darin beschrieb ein ehemaliger Mossad-Agent, Viktor Ostrowski, wie und warum die Geheimdienste Uwe Barschel zuerst von der politischen Bühne räumten, um ihn schließlich auch umzubringen. Der damalige Ministerpräsident war aufgefordert worden, den aus seinem Bundesland im Interesse Israels betriebenen illegalen Waffenexport an den Iran zu decken. Damals, nämlich von 1980 bis 1988, gab es einen langen, blutigen Krieg zwischen dem Iran und dem Irak. Und diesen Krieg möglichst lange blutig fortzusetzen, lag im Interesse insbesondere Israels und der USA. Barschel aber weigerte sich, diese schweren Verstöße gegen internationales und gegen deutsches Recht mitzutragen und verlangte die sofortige Einstellung dieser Waffentransfers. Von Stund an war er dem Tod geweiht. Nach solchen Enthüllungen musste der Schein gewahrt werden, dass sich die deutschen Behörden, also diese Enthüllungen von Ostrowski und die Enthüllungen aus dem zweiten Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, die Enthüllungen des Wissenschaftlers Brandenberger, die zwangen nun dazu, wenigstens den Schein zu wahren, dass sich auch die deutschen Behörden um Aufklärung des Todesfalls bemühten. Die Staatsanwaltschaft Lübeck durfte 1995 erstmals nach 7 Jahren eigene Ermittlungen aufnehmen. Und die Beamten der SOKO, der Sonderkommission, taten das auch wirklich nicht nur zum Schein. Vor Ort in Genf stöberten sie ganz wichtige Zeugen auf und brachten den längst erkalteten Tatort doch noch zum Reden. Ihre Berichte leiteten die Lübecker Staatsanwälte über den Generalstaatsanwalt, dem politisch zuständigen Justizminister des Landes, zu. Und damit waren sie ein für alle Mal verschwunden. Veröffentlicht werden durfte diese ungeschminkte Wahrheit nie. Wenn der leitende Oberstaatsanwalt Wille aus Lübeck auch einen Mordbeweis nach dem anderen auf den Tisch bekam, in seinen öffentlichen Äußerungen musste er stets offen lassen, der Tod von Genf sei möglicherweise doch ein Selbstmord gewesen. Wille übte auch an anderen Dingen Kritik. So hat er den deutschen Nachrichtendiensten bei der Aufklärung der mysteriösen Todesumstände Barschels schweres Versagen vorgeworfen. Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst hätten sich seinerzeit geweigert, aktive Recherchen einzuleiten. Sie haben nur reproduziert, was sie schon hatten. Für Oberstaatsanwalt Wille scheint die Sachlage klar zu sein. Im Fall Barschel habe es sich offenbar um einen höchst professionellen Mord gehandelt, der vermutlich mit Kenntnis staatlicher Stellen vollstreckt worden sei. Ein Fazit, das bis heute ohne Konsequenzen geblieben ist. Wir kommen damit zu einem grundsätzlichen Problem. In Deutschland sind Staatsanwälte nämlich nicht frei, nach Recht und Gesetz zu ermitteln. Sie sind weisungsgebunden und können von der politischen Aufsicht jederzeit ausgebremst oder ohne Angabe von Gründen einfach versetzt werden. Ein Beschwerderecht gibt es für diese Knechte der Justiz, so muss man sie nennen, nicht. Völlig machtlos sind sie gegenüber den Machenschaften der Geheimdienste. Und da liegt auch der tief verschleierte Hintersinn der Knebelung von Staatsanwälten in unserer rechtsstaatlich beschränkten Demokratie. Nämlich, die Geheimdienste operieren weithin außerhalb von Recht und Gesetz. Und es sind ausländische Geheimdienste, unter ihnen vor allem die US-amerikanischen CIA, NSA, NRO, sowie der israelische Mossad und der britische MI6, die in der Hierarchie der Netzwerke das Sagen haben. Sie nutzen die Vorrechte von Besatzungsmächten und spannen in ihre Machenschaften die sogenannten deutschen Geheimdienste ganz nach Belieben ein. BND und Verfassungsschutz sind von Amerikanern und Briten geschaffene Organisationen, die bis heute im Zweifel nicht deutsche, sondern alliierte Interessen vertreten. Die sogenannten deutschen Agenten können beim permanenten Bruch unserer Post- und Fernmeldegesetze nur zuschauen, Wenn die NSA über die riesigen elektronischen Ohren in Griesheim bei Darmstadt, bislang noch in Bad Aibling, mit dem System Echelon die gesamte Kommunikation über Telefon, Fax und E-Mail in Deutschland abhören. Gegen den gigantischen Lauschangriff, der die deutsche Volkswirtschaft Jahr für Jahr um viele Milliarden Euro schädigt, hat noch kein deutscher Politiker die Stimme zu erheben gewagt. Die Parlamentarische Kontrollkommission im Berliner Reichstag, angeblich für die Kontrolle der Geheimdienste zuständig, ist nicht mehr als ein Feigenblatt. Es soll der deutschen Bevölkerung die nackte Wahrheit verbergen, dass dieses Land weit davon entfernt ist, ein souveräner Staat zu sein. Über die kriminalistischen Erkenntnisse hinaus hat die Recherche zum Tod des Politikers Uwe Barschel so schließlich auch zu ziemlich erschreckenden politischen Einsichten geführt. Urplötzlich erscheinen die rätselhaften Vorgänge der jüngsten Vergangenheit in neuem Licht. Wieso werden verbotene Aktivitäten der CIA wie Verschleppung oder Folterung von verdächtigen Menschen von deutscher Seite auch noch gedeckt oder sogar aktiv unterstützt? Wird es hingenommen, dass der Mossad gezielte Tötungen nicht nur in Palästina, sondern straflos auch in Deutschland praktiziert? Warum gaben deutsche Beamte beim US-Angriff auf Bagdad Feuerleithilfe? Was haben die willigen deutschen Helfer in Guantanamo zu suchen? Und warum schicken wir deutsche Tornados nach Afghanistan? Die unbequemen Fragen, die das Buch aufwirft, sind vermutlich der Grund dafür, dass den Politikern kein Wort zu der Veröffentlichung einfällt. Sie bilden ein Kartell des Schweigens, in das sich aber auch denkwürdigerweise die großen Meinungsbildner im Lande nahtlos einfügen. Auf Dauer, denke ich, wird es aber eher die Glaubwürdigkeit der Medien und der Politiker beschädigen. Denn das Buch findet seine Leserschaft auch ohne Spiegel, FAZ und WDR, weil es als heiße Empfehlung von Mund zu Mund verbreitet wird. Der Verleger Herbert Fleißner rief mich neulich an und sagte, er vergleicht dieses Buch mit einer Lawine, die noch am Berg hängt. Aber mit naturgesetzlicher Präzision muss es eines Tages vom Berge kommen und das Getöse wird geradezu fürchterlich sein. Mag sein, dass er recht hat. Ich hoffe jedenfalls darauf und tue alles, um in dieser Frage der Wahrheit ans Licht zu helfen. Noch scheint die Lawine am Berg zu hängen, denn die bundesdeutschen Medien haben ihren Kurs auch nach der Veröffentlichung von Wolfram Benschs Politthriller unverändert beibehalten. Eine Haltung, die das allgemeine Vertrauen in die Medien immer tiefer sinken lässt. Vielen Menschen erscheinen die Medien inzwischen wie selbsternannte Meinungswächter, die unangenehme Äußerungen totschweigen und gewünschte Aussagen nach Belieben in das Bewusstsein der Massen implantieren können. Es gibt ein Kartell unter diesen großen, einflussreichen Publizisten, wie man sie so nennt. Schirmacher, der Herausgeber der FAZ, ist ein enger Freund von Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden des Springer-Konzerns, von Dieckmann, dem Chefredakteur der Bild-Zeitung, von Aust, dem Chefredakteur des Spiegel. Diese vier sind also eine enge, verschworene Gemeinschaft. Die sprechen auch untereinander ab, was läuft und was nicht läuft. Die Bild-Zeitung hatte fest vor, einen Vorabdruck des Buches zu machen. 10 Folgen sollten in der Bild-Zeitung erscheinen. Aust und Dieckmann haben sich abgestimmt, und zwar gleich nachdem Aust das Buch gelesen hatte, hat er mit Dieckmann gesprochen und Dieckmann hat daraufhin verfügt, wir machen diese Serie nicht. Es ist eine Einladung beispielsweise an mich auch rausgegangen von Kerner. Kerner wollte das Thema meines Buches in seiner abendlichen Talkrunde mit mir diskutieren. Und die Einladung war nicht nur raus, es war überall auch in den Zeitungen, stand auch schon Thema und Beteiligte, also mein Name auch, in der Ankündigung. 2 Tage vorher wurde ich informiert, dass diese Runde so nicht stattfinden kann. Das Thema sei zu kompliziert, um es einem Publikum im Fernsehen zu vermitteln. Ein einziger im Fernsehen, der hat sich da nicht den Maulkorb verpassen lassen. Und das war Jörg Pilawa. Der hat mich eingeladen und ich war in der NDR-Talkshow, konnte dort zum ersten Mal so richtig erläutern, welches die Grundaussagen des Buches sind. Er hatte so ein bisschen den Kontrapart übernommen. Und als ich ihm hinterher sagte, naja, aber was soll denn Ihre Skepsis? Vorher haben Sie mir gesagt, Sie halten das Buch für ganz und gar plausibel. Und in der Sendung tun Sie so, als wenn Sie es nicht glaubten. Er hat gesagt, das müssen Sie verstehen, das muss ich machen. Dabei sagte er mir, noch am Tage der Sendung ist er massiv vom Justiziar des NDR unter Druck gesetzt worden, er sollte mich ausladen. Und Pilawa hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Und er hat wirklich Courage bewiesen, denn er sagt, wenn ich jetzt auch noch Ihre Thesen bestätigt hätte, dann hätten die mich vielleicht gefeuert. Er hat schon wirklich etwas riskiert. Und dann gab es Beamte, die lange geschwankt haben, ob sie schweigen sollten oder ob sie zur Wahrheit stehen sollten. Und die sich dann entschlossen haben, manchmal erst nach 3, 4 Anläufen von mir und Besuchen zu sagen, ja, ich erzähle Ihnen, was wirklich war. Und die haben wirklich auch etwas riskiert. Die riskieren ihre Pension unter Umständen. So gefährlich ist das für Leute, die in diesem Thema eben qua Amt auch informiert sind, wenn die darüber auch wahrheitsgemäß berichten. Bundesrepublikanische Wirklichkeit. Zivilcourage führt in die Arbeitslosigkeit, Wahrheitsliebe ins Soziale aus. Wer sich gegen die veröffentlichte Meinung stellt, wird diffamiert und kaltgestellt. Eine Wirklichkeit, die mit der von der Politik und den Medien immer wieder propagierten, offenen und couragierten Gesellschaft nicht das Geringste zu tun hat. Angesichts dieses Damoklesschwertes rezensierte der Deutschlandfunk Benschs Buch mit folgenden Worten. Bensch fügt die Informationen aus weiteren Publikationen zusammen und ergänzt sie durch die noch nicht veröffentlichten Gutachten und Aktenstücke, die er einsehen durfte, wohl auch dank seiner guten Verbindung zur Familie Barschel. Und es ist gerade diese Nähe, die fragen lässt, ob es dem Autor nicht doch nur darum ging, Barschel von seinem schlechten Ruf, der ihm bis heute anhaftet, zu befreien. Dass der Autor Barschel persönlich nie begegnet ist und sich in seinem Buch jede Aussage zu Barschels Person und seiner Politik enthält, wird vollkommen ignoriert. Man hat den Eindruck, als habe das Urteil über das Buch von vornherein festgestanden. Da Benschs Thesen nicht in die politische Landschaft passen, drückt man ihnen einfach den Stempel eines Gefälligkeitsgutachtens auf und legt sie dann ad acta. Die Wahrheit war eine ganz andere. Ich habe über einen Bekannten eine Einladung zum Tee bekommen bei Freier Barschel am Schmalsee in Mölln, aber hat mir gar nichts gesagt. Und das kann ich auch gut verstehen, denn was die alles an Zuschriften bekommen hat und welche Zumutungen da sie erfahren hat, welche billige Neugier, hinter der eigentlich dann gar kein Interesse stand, das hat sie dann alles schließlich an sich abprallen lassen. Und der erste Besuch war also einfach nur ein Höflichkeitsbesuch, bei dem ich mein Gesicht gezeigt habe, mein Interesse bekundet habe. Und dann kam ich das zweite Mal zu ihr, da hatte ich weiter recherchiert und da wusste ich viele Dinge, die sie nicht wusste. Und dann kam ein Gespräch zustande. Und dann hat dieses Gespräch über die Jahre auch angedauert und ich bin also alle halbe Jahr bestimmt bei ihr gewesen und habe dann von ihr Interessantes erfahren. Sie war es übrigens auch wie die Schwester von Uwe Barschel, Volke Juncker aus Kiel, die das Buch vorab kritisch gelesen haben. Ja, also die es gelesen haben und mir die eine oder andere Schwachstelle ausgemerzt haben. Freier Barschel wusste vieles von dem, was in dem Buch steht, auch nicht. Sehr vieles wusste sie nicht. Ganz vieles ist für sie neu und für die Kinder auch. Von den Kindern habe ich nur 2 kennengelernt und gesprochen. Denen ist es ganz schlimm ergangen. Die gingen zum Beispiel im Sommer in Kiel, in Hamburg oder sonst wo über die Straße. Und dann kommt ihnen einer mit einem T-Shirt entgegen, auf dem liegt ihr Vater in der Badewanne, dieses Bild. Ja? Man kann sich natürlich vorstellen, was das bedeutet, was das Kinder traumatisiert. Und die älteste Tochter hat das Buch wohl bis heute noch nicht gelesen, sagte mir Freier Barschel. Ich kannte Barschel übrigens nicht persönlich. Engholm kannte ich, mit dem habe ich mal eine Diskussion geführt. Aber ich kannte Uwe Barschel nicht von Ansehen. Und ich kann auch nicht sagen, dass er mir irgendwie besonders sympathisch war, als ich anfing zu recherchieren. Manches von dem, was an Unsympathischem über ihn so verbreitet wurde, hat sich mir dann unbewusst auch mitgeteilt. Also ich hatte eher eine ziemliche Distanz oder auch Skepsis ihm gegenüber. Das hat sich geändert. Das hat sich wirklich geändert. Ich kann sagen, dass ich dieser Gestalt, dieser politischen Gestalt, mindestens Respekt abgewinne, vor allem für die Geradlinigkeit, für die Ehrlichkeit und die Unbeugsamkeit, die ihn bis zum Schluss auch ausgezeichnet hat. Er wusste, dass er ein Risiko eingeht. Man sieht das dem einen Bild, dem letzten, vom Lebenden, meine ich auch an, dieses Gehetzte und so. Nicht? Also er war in großer Sorge auch, hat das mehrfach Gesprächspartnern gegenüber auch ausgedrückt. Er hat zum Beispiel seiner Schwester die Frage gestellt, kannst du dir vorstellen, dass es in Deutschland Killer gibt, die auf Menschen angesetzt werden und die solche Aufträge durchführen? Er wusste, als er abflog von Gran Canaria, dass er etwas Riskantes tut. Er hat dann gesagt, als er sich von seiner Frau verabschiedete, halb im Scherz, naja, man wird mich ja nicht gleich am Flughafen erschießen. Er ist dieses Risiko eingegangen, weil er unbedingt seine Ehre wiederherstellen wollte. Er wollte diese Beschuldigungen nicht auf sich sitzen lassen, sondern wollte das widerlegen. Und ich habe keinen Zweifel, es wäre ihm gelungen. Es ist klar, das, was der zweite parlamentarische Untersuchungsausschuss herausgefunden hat, das wusste Barschel zum großen Teil schon. Das hätte er damals schon natürlich auch öffentlich gemacht. Die journalistischen Rezensenten bleiben davon unberührt. Für den MDR trat der umstrittene Journalist Hans Leyendecker in Aktion. Er hatte sich schon bei der Diskreditierung journalistischer Aufklärungsarbeit um die Hintergründe des 11. September als mediales Sprachrohr der Bush-Regierung und des US-amerikanischen Geheimdienstes einen Namen gemacht. Um die gewollte Sicht der Dinge zu stützen, versteigt sich Leyendecker zu einem abenteuerlich anmutenden Erklärungsversuch. Der MDR zitiert ihn wie folgt. Es gibt Spuren im Hotel, die gegen Selbstmord sprechen. Ich glaube auch, dass jemand bei ihm war. Aber meine Theorie seit langem ist, und die Unterlagen, die Herr Bentsch jetzt hatte, lagen auch anderen ja vor, ist, dass es Sterbehilfe war. Ich glaube, es war jemand bei ihm, der ihm geholfen hat. Es gab ja keine Kampfspuren. Es gibt ja nicht, was erklärbar macht, und vor allem, es gibt ja kein richtiges Motiv. Wenn ich das Buch lese, erinnere ich mich an vieles, was wir mal recherchiert hatten, was wir dann verworfen haben. Und das Interessante ist, um den Mordeindruck zu verstärken, dass er ermordet wurde, nimmt er alles das, was passt. Auch das, was an Gerüchten so wabert, was in der Landschaft war, aber was nicht belegt ist, und erweckt so den Mythos vom Mord an Barschel. So kann man nicht arbeiten. Das Fazit seiner Überlegungen hat immerhin feuilletonistischen Unterhaltungswert. Doch ein schlüssiges Mordmotiv, geschweige denn einen Mörder, kann Bentsch nicht nennen. Wolfram Bentsch versucht, den gefallenen Aufsteiger zu rehabilitieren und schreckt dabei vor kruden Räuberpistolen nicht zurück. Statt zu dokumentieren, verfällt er in die Rolle des Weißwäschers. Man fragt sich ernsthaft, ob Leyendecker Benchs Buch überhaupt gelesen hat. Die von Bentsch ausführlich dokumentierten Kampfspuren und Verletzungen im Gesicht Uwe Barschels werden bei Leyendecker mit einem Federstrich zu nicht vorhandenen Kampfspuren. Das herausgearbeitete Motiv des Mordes an Barschel und des parallel laufenden Rufmordes nimmt Leyendecker erst gar nicht zur Kenntnis. Dafür präsentiert er, wie ein Zauberer aus seinem schwarzen Zylinder, die schmalzige Version der anonym mildtätigen Sterbehilfe. Märchenstunde. Kritischer Journalismus à la MDR. Trotz dieser Anfeindungen gibt Wolfram Bentsch die Hoffnung nicht auf, das Schweigekartell der Medien doch noch durchbrechen zu können. Erreicht worden ist das sogar schon bei einem, bei dem es Wunder nimmt. Der Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust hat einen Fahnenabzug des Buches vorab gelesen, gegen meine Warnung, weil ich überzeugt war, dass der Spiegel nichts für die Verbreitung, sondern nur alles dagegen tun würde. Aust hat das Buch gelesen, mit roten Ohren, wie mir versichert wurde, und hat der Verlagsmitarbeiterin gesagt, es ist nicht nur das Beste zum Thema, sondern es ist das Beste überhaupt Mögliche. Und er hat angekündigt, er würde ein Spiegelgespräch mit mir führen. Bei dieser Ankündigung ist es bis heute geblieben. Eine Spiegelredakteurin, die das Gespräch mit Bentsch führen wollte, wurde offensichtlich ausgebremst. Ihre Begründung ist vielsagend. Bentsch und Barschel sind Chefsache. Die Gelegenheit gibt es noch, für den Spiegel auf den Pfad der Wahrheit einzuschwenken, den er bislang in dieser Frage sehr weit umgangen hat. Wahrheit zieht vielleicht auch in den Brockhaus Verlag ein. In dem steht, wenn Sie nachschauen, unter Uwe Barschel präzise sein Geburts- und auch sein Sterbedatum. Hinter dem Sterbedatum aber steht Tod durch Selbsttötung laut Feststellung eines Genfer Gerichts. Es hat nie ein Genfer Gericht zum Tod von Barschel je ein Urteil gesprochen. Also im Brockhaus steht entschieden eine Falschaussage. Aber auch der Brockhaus darf sich irren. Das wird sich zeigen, ob es ein Irrtum ist, denn er ist von mir längst auf diesen Irrtum aufmerksam gemacht worden, hat darauf bislang noch nichts entgegnet. Dass er sich mit seinen Enthüllungen nicht nur Freunde machen würde, war Wolfram Bentsch von Anfang an klar. Dass der Begriff Totschweigen eine ihm bis dahin unbekannte Bedeutung besitzen kann, musste er erst lernen. Es hat schon im Vorfeld, ich kann sagen, Drohungen gegeben. Ich bin nicht gerade am Leben bedroht worden, aber doch in meiner Existenz. Es war insbesondere einer, den viele kennen oder kannten. Er geistert jetzt wieder durch die Gazetten. Er heißt Werner Maus und wird genannt der Superagent oder der deutsche James Bond. Werner Maus war zur selben Zeit in Genf wie Uwe Barschel. Er war etwas vor ihm da und er war auch etwas hinterher noch da. Und er war es, der immer wieder, wenn in den Zeitungen mal die Vermutung aufkam, Uwe Barschel ist ja wohl doch nicht durch eigene Hand gestorben, sondern ermordet worden, dann war es immer wieder Werner Maus, der dann vorpreschte und der solchen haltlosen Gerüchten den Boden entziehen wollte, indem er sagte, natürlich war es Selbstmord. Und ganz sicher ist Barschel, wenn er denn nicht von eigener Hand hat sterben können, weil er da schon bewusstlos war, von Sterbehelfern ins Jenseits befördert worden. Es ist absolut unsinnig, ich widerlege das in meinem Buch auch sehr klar. Und dennoch halten Journalisten oder sogenannte Journalisten im Anzug des Journalisten auftretende Agenten solche Legenden munter am Leben und versuchen damit eigentlich ja, zu desinformieren, wenn man so will, die Menschen zu verdummen. Maus hat also im Vorfeld schon agiert und er hat dann auch eine einstweilige Verfügung, nachdem das Buch erschienen war, in Frankfurt beim Landgericht erwirkt. Diese einstweilige Verfügung ist ergangen ohne mündliche Anhörung. Ich hatte also keine Gelegenheit, zu den Behauptungen von Maus auch nur Stellung zu nehmen, sondern der Verlag musste sich ganz schnell bereit finden, dieses Urteil umzusetzen. Das führte zu Änderungen, die ich dann gemacht habe, die aber im Grunde marginal sind. Und mit den Änderungen ist dann die zweite Auflage erschienen. Die zweite Auflage, und das hatte sich schon beim ersten Mal glücklich gefügt, die erste war verkauft praktisch, als die Änderungen vorgenommen werden mussten. Wir haben dann eine recht kleine Auflage gedruckt und die zweite Auflage war auch fast vollständig verkauft, als in Schleswig-Holstein sich ein Graf Kersenbrock rührte. Der Kersenbrock hat auch eine einstweilige Verfügung erwirkt, auch beim Landgericht in Frankfurt. Und das ist das Unangenehme. Ich weiß nicht, ob das mit der Frankfurter Schule zusammenhängt oder mit der Tendenz in Frankfurt. Jedenfalls, auch da ist das Urteil, die einstweilige Verfügung, ergangen ohne mündliche Anhörung. Also auch da wiederum hatte ich keine Möglichkeit, etwas dagegen zu sagen. Nun waren die Änderungen, die Kersenbrock durchgesetzt hat, wirklich nur am Rande, erheblich gar nicht. Sie waren wirklich nur Quisquilien. Und auch da hatten wir uns leicht, das umzusetzen, haben das auch getan und dann konnte die dritte Auflage gedruckt werden. Alles Wissen um diesen Fall läuft ja zusammen bei der Staatsanwaltschaft in Lübeck. Die wissen da über den Fall noch entschieden mehr als ich, klar. Die haben ja schließlich 20 Jahre nicht ermittelt. Oder die haben ja gesammelt, natürlich alles, was interessant ist, aber sie durften nach außen nichts oder wenig verlautbaren. In diesem Zusammenhang ist auch folgender Vorgang bemerkenswert. Der ehemalige Chefermittler und heutige Lübecker Oberstaatsanwalt Heinrich Wille wollte ein Buch über die Umstände des Todes Barschels veröffentlichen. Der Arbeitstitel des geplanten Buches ist »Der Mord an Uwe Barschel«. In Interviews bestätigt Wille denn auch alle Kernaussagen, die Bentsch in seinem Buch trifft. Das Buchvorhaben stieß bei Willes Vorgesetztem, Generalstaatsanwalt Erhard Rex, auf energischen Widerstand. Rex, der kompromisslos die Selbstmordthese vertritt, verweigerte Wille die notwendige Genehmigung zur Publikation mit folgender Begründung. Es kann nicht sein, dass auf Kosten der Steuerzahler dienstlich erbrachte Leistungen mit einer Buchveröffentlichung zu Geld gemacht werden. Eine zumindest fragwürdige Begründung. Offensichtlich gibt es auch 20 Jahre nach Barschels Tod noch immer ein Interesse, die wahren Hintergründe des Geschehens zu vertuschen. Welchen anderen Grund könnte es geben, der Bevölkerung die Ergebnisse einer Untersuchung, die durch öffentliche Steuergelder finanziert wurde, vorzuenthalten? Der leitende Oberstaatsanwalt Wille, der ist übrigens immer ausgebremst worden von dem Generalstaatsanwalt, der sein Aufseher war. Und Generalstaatsanwälte sind eben politische Beamte in vielen unserer Länder. Die können jederzeit abberufen werden, ohne Angabe von Gründen. und die vollstrecken in aller Regel auch den Willen der Politiker, insbesondere in politisch brisanten Fällen. Und dieses ist bestimmt der politisch brisanteste Fall, den es in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat. Die das mal so eingestuft haben, haben das gar nicht so gemeint. Die haben damals gemeint, es war der größte politische Skandal, weil nie ein Politiker so infam einen Gegner diffamiert hatte, wie das Barschel unterstellt worden ist. Das ist aber eine Begründung, die sich als falsch erwiesen hat, sehr eindeutig als falsch erwiesen hat. Der politische Skandal ist aber noch ein viel größerer. Die Bezeichnung wird von denen, die damals das so eingestuft haben, heute aber nicht mehr angewandt auf den Fall. Es ist ja verwunderlich, mein Buch erscheint und 14 Jahre vorher hat es kein Buch zu diesem Thema gegeben. Es gab immer wieder nur mal in der FAZ, bemerkenswerterweise von Volker Zastrow, einem Journalisten, den ich sehr hoch einschätze, ein hervorragender Schreiber und Kopf, der aber nach diesem Buch auch zum Schweigen verurteilt ist. Er darf dieses Buch nicht rezensieren, was ich sehr schade finde. Denn Zastrow hat sehr früh auch davon gesprochen, dass von Selbstmord keine Rede sein konnte, sondern sehr klar gesagt, dass es Mord war. Es wird juristisch noch etwas passieren. Werner Maus ist nicht damit zufrieden, was also das Gericht in der einstweiligen Verfügung an Änderungen ihm bestätigt hat und was wir ja durchgeführt haben auch. Nein, er möchte, dass sein Name aus jeglichem Zusammenhang mit dem Tod von Barschel entfernt wird, also praktisch im Buch eliminiert wird. Allen Versuchen, die Wahrheit zu unterdrücken, steht eine Fülle von Beweisen, unbeantworteten Fragen und Indizien gegenüber. Objektiv betrachtet ergeben sie ein vollkommen anderes Bild des Menschen Barschel und der Hintergründe seines Todes, als es die Medien seit nunmehr 20 Jahren verbreiten. Wenn ich das mal ganz grob zusammenfasse, der Grund dafür, dass Barschel erst von der Bühne gefegt und dann ermordet wurde, lag darin, dass er zu anständig war für die Geschäfte, die mitzumachen von ihm verlangt worden ist. Das war einmal dieses U-Boot-Geschäft mit Südafrika. Da sind von der Kieler HDW mit Vermittlung durch Bonner Politiker, unter anderem Stoltenberg, sind U-Boote illegal geliefert worden. Das heißt, man spricht von der sogenannten Blaupausen-Affäre. Es sollen nur Blaupausen geliefert worden sein. Ist falsch. Es ist nicht nur Software geliefert worden, sondern auch Hardware. Die Boote sind geliefert worden nach Südafrika. Ich schreibe das in dem Buch eigentlich zum ersten Mal. Und das hat Barschel erfahren im Februar 1986 und hat seiner Empörung im Parlament Ausdruck gegeben, massiv. Er hat gesagt, weder mit dem legalen noch mit dem illegalen Teil der U-Boot-Transaktion hat er das Geringste zu tun gehabt. Nichts hat er davon gewusst. Das heißt, das ist hinter seinem Rücken lanciert worden. Und dann hat man gleichwohl von ihm verlangt, dass er das auf seine Kappe nimmt. Denn es gab Indiskretionen, die haben dazu geführt, dass die UN, die Vereinten Nationen, darüber informiert worden sind, dass die Deutschen U-Boote nach Südafrika liefern. Und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die Bonner Regierung angeschrieben und hat gesagt, wir haben gehört das, nehmt dazu Stellung. Dieses Ansinnen hat Barschel von sich gewiesen. Er hat gesagt, ich denke nicht daran, die Verantwortung für ein illegales, ein schwer illegales Geschäft zu übernehmen, das hinter meinem Rücken lanciert worden ist. Und das war ein Grund dafür, dass die Union beispielsweise, die CDU, auf Distanz zu ihm ging. Stoltenberg hat das angeführt. Mächtig damals als Finanzminister, in dem Punkt übrigens einig mit Helmut Kohl, mit Franz Josef Strauß, der ja immer ein großer Waffenexporteur war. Die U-Boot-Affäre Südafrika war ein wichtiger Grund, Barschel auszustoßen. Und interessant ist die Rolle der Geheimdienste. Die deutschen Geheimdienste wurden zum Teil auch desinformiert. Die glaubten nämlich den Gerüchten, der Barschel und sein Bruder Eike seien selber in Waffengeschäfte verwickelt. Das glaubten die deutschen Geheimdienste der unteren Ebenen schon. Und deshalb haben sie auch so willig mitgemacht, als der Mossad den Pfeifer installierte und als dieser Flugzeugabsturz fingiert wurde, wofür es also eine Menge handfester Belege gibt. Aber es ist nie richtig untersucht worden. Der andere Punkt waren die anhaltenden Waffengeschäfte, Kriegsmaterial an den Iran. Das lief zunächst mal über Dänemark. Die Waffen kamen aus Israel, wurden bis Italien verschifft, dann per LKW nach Hamburg gebracht, im Freihafen umgeladen und dann wurden sie via Schleswig-Holstein nach Dänemark gebracht. Die dänische Gewerkschaft hat dagegen protestiert. Und dann ist Schleswig-Holstein, die Häfen von Schleswig-Holstein, vor allem Kiel, eingeschaltet worden. Und von dort aus sind dann die dänischen Schiffe in den Iran geschickt worden mit diesen Waffen. Und dazu sollte Barschel sein Einverständnis geben. Und auch das hat er verweigert. Einen letzten Versuch, ihn in diesem Punkt umzustimmen, hat es in Genf gegeben, am Abend, bevor er starb. Und er hat sich da wiederum geweigert, diese Waffengeschäfte mitzutragen. Und daraufhin ist er umgebracht worden. Von wem, das ist ziemlich klar. Und es ist ein Killerkommando gewesen, ein Killerkommando des Mossad. Die Staatsanwaltschaft in Lübeck, die das alles genauso weiß, durfte aber die interessanten Zeugen nicht vernehmen. Es gibt also da Leute, die ganz nah an diesem Mordgeschehen unmittelbar auch dran waren, die durften nicht vernommen werden. Auch Viktor Ostrowski, der ehemalige Mossad-Agent, durfte nicht von den Lübeckern vernommen werden. Heute, 20 Jahre nach dem Tod des ehemaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Uwe Barschel, fordert seine Familie die Aufnahme neuer Ermittlungen. Ihr Rechtsanwalt Justus Warburg: Nach meiner Überzeugung gehört der Fall Dr. Barschel nunmehr in die Hände der Bundesanwaltschaft, um endlich der Wahrheit die Ehre zu geben. Doch nicht nur die Familie hat einen Anspruch auf die Wahrheit. Der Fall Barschel geht uns alle an. Die Eigenmächtigkeit der Geheimdienste und das Zusammenspiel von Medien und Politik sind für eine demokratische Gesellschaft unakzeptabel. Der Fall Barschel lässt ahnen, wie unkontrolliert und losgelöst von gültigen rechtlichen Normen die Geheimdienste in unserem Land operieren dürfen. Wer in ihr Visier gerät, ist schutzlos. Angesichts seiner eigenen Erfahrungen sieht Bench jedenfalls dringenden Handlungsbedarf. Die Geheimdienste können abhören und Verfassungsbrüche begehen, ohne dass sie dadurch irgendetwas zu befürchten hätten. Ihre Abhängigkeit von ausländischen Geheimdiensten ist ein völlig unkontrollierbares Feld und öffnet Tür und Tor für Willkür und Verbrechen. Das muss abgestellt werden. Dazu müssen aber auch unsere Staatsanwaltschaften endlich frei ermitteln dürfen. Hierzulande sind die Staatsanwälte weisungsgebunden. Und je brisanter ein Fall in politischer Hinsicht ist, desto massiver greift die Politik in die Arbeit der Staatsanwaltschaft ein. Das ist illegitim. Die Barschel-Affäre zeigt das mustergültig. Die Lübecker Staatsanwaltschaft hat akribisch und genau ermittelt und äußerst aufschlussreiche Ergebnisse erzielt. Sie wurde aber dann daran gehindert, diese Ergebnisse auch öffentlich zu machen. Wenn mein Buch mithelfen könnte, an diesen Zuständen etwas zu ändern, ich wäre stolz darauf. Sie hörten Zeitzeugen im Dialog. Wolfram Bentsch. Tod in Genf, der Doppelmord an Uwe Barschel. Redaktion und Regie Michael Friedrich Vogt. Sprecher Eva Garg, Matthias Ponier und Volker Risch. Aufnahme und Tonbearbeitung Jan Voss. Musik Stefan Knauer. Eine Produktion der Polar Film und Medien GmbH 2007. Weitere Hörbuchangebote finden Sie unter www.polarfilm.de.